Wir haben ausgeführt, dass es Vollzeitschamanen im engen Sinn in dieser Frühzeit allenfalls in Ausnahmen gab. Ebenso kursierten noch keine Göttervorstellungen. Wofür diese Kreaturen in jedem Fall stehen, dass es ein Faible für Mischwesen und Gestaltwandler über die Zeiten hinweg gegeben hat. Das mögen reale Menschen gewesen sein, die Masken trugen oder sich womöglich, wie beim berühmten Löwenmenschen vom Hohensteinstadel, ein Fell übergeworfen haben. Oder stellte die über 30 Zentimeter hohe Elfenbeinfigur doch eine prähistorische Chimäre dar? Oben Löwe und Mensch? Ganz gleich. Die Thematik des Gestaltwechsel ist eines der Leitmotive dieser Bildwelten. Der Übergang zwischen Menschen und Nichtmenschen, von dieser in die andere Welt, ist fluide. Das sollte nicht überraschen. Im Sinne des Animismus sind solche Verwandlungen zwischen den Arten nur eine Frage des Hüllenwechsels. Das Innere, die Seele, ist überall gleich. Der Rest ist Verkleidung. Apropos Elfenbeinfigur. Natürlich darf man nicht allein die Malerei betrachten, sondern muss auch die Kleinkunst einbeziehen. Es gibt traumhaft schöne Miniaturskulpturen von Höhlenbären, Mammuts und Wasservögeln. In den Höhlen der Schwäbischen Alb wurden Flöten aus Schwanenknochen und Elfenbein gefunden, die ältesten bekannten Musikinstrumente der Welt. Auch den Stars dieser Art Mobilier sind wir bereits begegnet, den Frauenstatuetten, den sogenannten Venus-Figurinen. Wie bei der Malerei ist hier die Zahl der Deutungen kaum zu übersehen. Oft ist versucht worden, von ihrer Vielzahl, aber auch der Fülle ihrer Gestaltungen und der gut 20.000-jährigen Dauer ihrer Verbreitung abzuleiten, dass es eine Frauenherrschaft gab. Das wird gerne mit dem Hinweis gekontert, die Vielzahl der Mariendarstellungen in den letzten 2000 Jahren wiesen die römisch-katholische Kirche auch nicht gerade als Hort des Matriarchats aus. Doch stellen solche Herrschaftsvorstellungen nur die umgekehrte Projektion heutiger Geschlechterungerechtigkeit in die Prähistorie dar. Dass die kleinen Gruppen auch in Sachen Geschlecht egalitär organisiert waren, war schlicht Ausdruck jener solidarischen Flexibilität, die das Überleben erst ermöglichte. Ohne Frage aber sind diese Frauenfiguren ein überdeutlicher Hinweis auf zentrale Rollen von Frauen und Weiblichkeit. Geburten waren der wunderbare Ursprung allen Lebens und der weibliche Körper die wohl augenscheinlichste Schnittstelle zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Frauen schenkten Seelen deren Körper.